Felix ist ein Stern aus Asphalt. Von hier aus gehen die Straßen durch die Stadt hin, bis ans Wasser, bis zum Wald. Der Alex ist ein Stern aus Asphalt und ich erst unterm Himmel. Macht der Alex oben Halt. Der Alex ist ein Stern aus Asphalt, der liebe eine Bank, den fremden Bett und Tisch, im Morgengrauen vom Wagen. Die machen alles frisch. Stern aus Asphalt. Wer damals hier getanzt hat, wer dabei war, der vergisst ihn nicht so bald.